Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, erstmal ein kurzes Update zu meiner Rückengeschichte. Also einmal nochmal vielen Dank für die vielen guten Wünsche. Ich weiß, ich habe es gestern schon gesagt, aber es finde ich wirklich nett von euch, dass ihr mir gute Besserung gewünscht habt und es hat funktioniert. Also ich bin jetzt nur noch auf 50% der Schmerzintensität im Vergleich zum Beginn dieser Verletzung. Also ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, ich gönne mir jetzt komplett noch, ich mache jetzt überhaupt keinen Sport bis einschließlich Sonntag und werde dann Montag wieder ganz gemütlich beginnen, vielleicht erstmal mit einem milden Joglauf wieder oder auch mit dem Gym, ganz entspannt. Und ich merke schon, wie das jetzt jeden Tag besser wird. Also ich bin jetzt nur noch auf 50% der Schmerzen und das ist also toll. Also die Selbstheilungskräfte des Körpers sind schon eine gute Sache, muss man wirklich sagen, das funktioniert wunderbar. Und da bin ich auch dankbar, dass das jetzt wieder ja, so in die gesunde Richtung wieder geht und dass die Schmerzen verschwinden. Und da muss ich wirklich sagen, habe ich jetzt auch meine Lektion nochmal gelernt. Also auch da, was jetzt die Haltung anbelangt, bin ich jetzt extrem redpilled. Also ich werde jetzt genau aufpassen, dass ich da immer die Haltung wirklich konzentriert und stabil habe und auch die Core-Muskeln nochmal besonderen Fokus drauflegen werde, weil es macht halt einfach Sinn. Wenn man jetzt sowas wie ich hat, sich mal den Rücken verknackst, jeder kennt es, man hat es vorübergehend, dann ist es, würde ich sagen, ist einfach zu ertragen, ist kein Problem. Aber man stelle sich mal vor, man hat das permanent, dann ist das alles andere als Alpha. Das wäre keine schöne Sache. Und wie gesagt, da habe ich meine Lektionen gelernt. Ich kann euch das jetzt nur aus eigener Erfahrung rausgeben. Immer auf die Haltung achten, Rückenmuskulatur, Bauch, Arschmuskulatur stärken, damit man da unten also wirklich stabil steht. Und wie gesagt, eine unbedachte Bewegung in so einer Drehung, die schwere Hantel da rausgenommen, schon verknackt. Es ist also wirklich unglaublich, wie leicht das auch geht. Und von da an geht das Leiden einfach los. Wenn ich überlege, den Tag war ich, als das passiert ist. Das war jetzt, war es jetzt Montag oder Dienstag? Das spielt auch keine Rolle. Anfang der Woche. Ich war morgens joggen, ich war nachmittags im Gym und ich habe mich gefühlt wie ein junger König und am Abend voller Schmerzen, mit schmerzverzerrtem Gesicht. Unglaublich, unglaublich, wie schnell das gehen kann und deswegen passt auf euch auf, auch bei diesen Themen, kann ich nur so sagen. Ja, Männer, heute habe ich was Spannendes, was ich wirklich mit euch teilen möchte. Wie ihr ja wisst, ich unterhalte mich ja gerne und auch for Science und auch viel mit Frauen. Einfach auch, also da gibt es ja auch eine Menge zu lernen. Also wenn man da redpilled ist wie ich und da die richtigen Fragen stellt und an der richtigen Stelle einfach mal nachhakt, dann bekommt man wirklich die ein oder andere Information, die so der normale Bluepiller nie erfahren würde. Und heute habe ich was wirklich Spannendes für euch. Und zwar, wann Sie einen Vollkontaktpartner, mit dem Sie mit Ihren Verkehrsorganen verkehrt hat, überhaupt in Ihre Statistik für ihre Anzahl an Partnern, die sie in ihrem Leben hatte, überhaupt hinzufügt. Das ist also hochinteressant. Ich habe mich mit einer 28-Jährigen unterhalten, eine Bekannte von mir. Und da hatten wir auch das Thema, sie guckt unter anderem auch meine Videos. Und da hatten wir auch das Thema, also wenn du es jetzt siehst, ich habe ja auch gesagt, dass ich das Video machen werde, ist ja gar kein Thema. Weil ich spannend fand und das muss man, dieses Wissen muss man einfach Männern weitergeben, das ist unbezahlbar. Es ging jedenfalls darum, wie viele Partner sie in ihrem Leben hatte und sie sagte 9. Okay, 9 Partner. Ich sage, okay, das ist ja, ist für mich schon zu viel, aber gemessen an dem, was heute üblich ist, ist es nicht viel. Und ich weiß, dass man in der Manosphäre sagt, man muss es multiplizieren mit 2, 3, manche sagen sogar mit 5. Und da muss ich mich wirklich anschließen, weil ich sage euch jetzt mal, was sie mir argumentiert hat. Ich wusste nämlich, weil ich sie kenne, dass sie doch dann den kannte ich noch und den kannte ich noch. Und dann sagte ich zu ihr, ja, wie kann das denn sein, dass es nur 9 waren? Ja, sagt sie, naja, bei dem, der war ja zu betrunken und das war ja nicht richtig. Also das hätte sie quasi nicht zufriedengestellt, das hätte sie nicht gepleased. Ich sage, ja, Moment, aber sage ich, aber haben eure Verkehrsorgane, sage ich, miteinander verkehrt? Ja, sagt sie, aber es war ja nur kurz und er war außerdem zu betrunken und das war ja nicht richtig. Ja, ich sage, also zählt sie den nicht? Ich sage, wie? Das war nicht richtig, sage ich. Aber wenn doch eure Verkehrsorgane, sage ich, miteinander verkehrt haben, sage ich, dann ist das doch Verkehr. Es ist doch nichts anderes. Ob das jetzt 2 Minuten gedauert hat, 7 Minuten gedauert hat, ob sie gepleased hat oder nicht gepleased hat. So, das zählt sie aber nicht. Weil sie sagt nach eigenen Worten, er hat ja nur gedippt. Also er konnte nicht performen und demnach reiht sie ihn nicht mit in ihre Aufzählung als Partner mit ein. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das heißt, man merke sich, wenn er nicht performt hat und sie das nicht gepleased hat und sie nicht zu ihrem Höhepunkt, oh, jetzt spucke ich hier noch meine Tastatur, und sie nicht zum Höhepunkt gekommen ist, dann zählt sie das nicht. erschreckend, erschreckend, sage ich zu ihr. Und also ich war ziemlich amüsiert, weil ich sage, okay, sage ich, also wenn ich jetzt hier bei dir am Haus vorbeifahre mit meinem Auto, sage ich, und nur einmal die Straße lang fahre, bin ich ja kein Verkehrsteilnehmer. Und wenn ich dann geblitzt wäre, sage ich, also ich war da kein Verkehrsteilnehmer, ich bin ja nur einmal da lang gefahren, das zählt ja nicht. Und wenn ich nur einmal da lang fahre, ist es ja auch egal, ob da 20 km/h steht oder es eine Spielstraße ist, ist ja auch egal, ob ich dann 80 fahre oder 20 oder ob ich das Auto schiebe, weil ich bin ja kein Verkehrsteilnehmer. Ich fahre ja nur einmal da lang. Also und das war auch nicht schön. Also war auch kein tolles Erlebnis, hier jetzt lang zu fahren. Das zählt nicht. Das ist Frauenlogik. Frauenlogik in Reinform. Und jetzt geht's noch weiter. Dann sagte sie auch zu mir, und wie sie das, also wie sie ihren, und ich habe dann immer wieder nachgebohrt und wollte das präziser wissen. Und sie hat dann auch schon angefangen zu schmunzeln, weil sie dann plötzlich gemerkt hat, dass da ihre eigene Logik irgendwie hinkt. Und dann sagt sie auch, also wenn man jetzt mit jemandem nur einmal verkehrt hat, würde es auch nicht zählen. Also sie sagt, wenn das dann gut ist und man verkehrt häufiger miteinander, wenn man jetzt beispielsweise eine Beziehung hat oder eine längere Affäre hat, dann fängt sie an zu sagen, okay, das fängt jetzt an zu zählen. Das ist dann von ihr in ihrer Statistik validiert. Wenn es, wie gesagt, nur einmal passiert ist, also wenn das jetzt ein One-Night-Stand zum Beispiel war, oder wenn es sie nicht gepleased hat. Das sind die beiden Dinge, die fügt sie nicht in ihrer Statistik hinzu. Entweder hat er nur gedippt oder er hat sie nicht gepleased. Das bedeutet aber, wenn sie auf Girls Night Out geht und sie geht auf eine Party und sie fühlt sich von irgendeinem Typen angetan und ist der Meinung, sie verschwindet jetzt mit ihm auf der Toilette oder im Hotelzimmer oder in seinem Auto und fängt er an, mit ihm ein wenig zu verkehren, mit ihren Verkehrsorganen und er performt nicht, sie kommt nicht zum Höhepunkt, da zählt sie nicht. Er hat ja dann nur gedippt. Oder aber, es war nur einmal. Da kann er auch performt haben, sie ist glücklich gewesen danach. Aber es war nur einmal, wird nicht wieder vorkommen, weil es nur einmal war, fügt sie es auch nicht ihrer Statistik der Anzahl der Partner, die sie hatte, hinzu. Das heißt, sie hat dann zugegeben, dass es 9 war, die sie mir erst offiziell zugegeben hat. Und im Gespräch haben wir dann rausgefunden, dass es wohl doch eher 12 oder 13 waren. So, das ist jetzt nach ihrer Logik. Aber wir wissen jetzt, wie viel davon hat sie verdrängt. Wie viel davon war nur einmal oder wie viel davon hat nur gedippt und sie nicht gepleased? Das sind alles Vorkommnisse, die zwar verkehrt haben, also ihre Verkehrsorgane haben miteinander verkehrt, aber sie reiht das nicht in ihre Statistik mit ein. Das ist für sie, hat quasi nie stattgefunden, da redet sie gar nicht mehr drüber. Das ist für sie nicht relevant. Vielleicht ist es aber für den Mann relevant zu wissen. Für mich wäre es relevant zu wissen, ob eine Frau 2 Partner hatte, oder ob sie 22 hatte und weitere 20 nicht zählt, weil das war bei Girls Night Out, das war auf der Klassenfahrt, das war auf der Party. Och, das war die 3 Mann da auf der Party, die haben mich ja alle nicht gepleased. Also, okay, zähle ich auch nicht. Ach, das zähle ich nicht, das war ja nichts. Und so gehen die daran. Das zählt alles nicht. Und das ist wirklich Frauenlogik in Reinform. Das heißt, sie macht sich ihre Welt so, wie sie ihr gefällt. Und sie schreibt sich ihre Statistik auch so zurecht, wie sie das moralisch vertreten kann. Das müsst ihr euch immer vor Augen halten. Heißt, diese höhere Zahl weiß sie unbewusst, also unterbewusst selbst, ist jetzt keine Ruhmesurkunde, mit dem sie jetzt vor einen Mann treten kann und sagen kann, Mensch, ich habe das alles penibelst dokumentiert, es waren ja dann doch irgendwie 37, das ist jetzt nichts, womit sie sich vor einem Mann rühmen kann. Und unterbewusst weiß sie das und deswegen fängt sie an, sich ihre eigene Welt zu bauen, so wie sie ihr gefällt und so wie sie das moralisch vor sich selbst rechtfertigen kann. Und das müssen wir Männer einfach wissen. Das müssen wir wissen. Das heißt, wenn sie nachts weggeht, zählt nicht. Bedeutet genauso, wenn eure Freundin zum Beispiel abends feiern geht mit den Mädels, macht Girls Night Out. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, werde ich ja auch nochmal verlinken nach dem Video. Das ist das Video von gestern. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Das heißt, wenn eure Freundin Girls Night Out macht und sie fühlt sich da von irgendeinem Alpha wirklich emotional getriggert, der spricht sie an, das macht sie heiß, das Ganze kommt zum Vollkontakt, dann wird sie sagen, oh, das war nur einmal. Ach, das war ja jetzt kein Fremdgehen. Das war ja jetzt nur einmal. Gepleased hat er mich auch nicht. Also ist nicht passiert. Das ist so ihre Wahrnehmung des Ganzen. Und so kann sie das moralisch vor sich selbst rechtfertigen. Ich würde nicht mal mehr sagen, nach meinem Verständnis von Female Nature, dass das irgendwie, dass sie das mit Absicht macht. Sie kann das einfach selbst gar nicht kontrollieren. Und das ist ja das, wie jetzt beispielsweise mit diesem Shit-Test, was für uns Männer ja eigentlich völlig unlogisch ist. Das heißt, wenn wir sie alpha-mäßig behandeln oder beziehungsweise emotional ungerührt gar nicht drauf eingehen, so nach dem Motto, was sie wirft euch den fiesesten Shit-Test vor die Füße und ihr sagt einfach ungerührt, das interessiert mich nicht und macht euer Ding weiter, steigt ins Auto, fahrt los, weil es euch wirklich nicht interessiert, aus eurem eigentlichen Wesen raus, dann hat man den anderen Menschen ja eigentlich aus meiner damaligen Blue-Pill-Perspektive respektlos behandelt, weil ich mir über das Konzept des Shit-Tests bewusst nicht klar war. Das heißt, ich habe ihren Unfug, den sie mir vor die Füße geknallt hat, teilweise ernst genommen und wollte dann mit ihr darüber reden. Das ist ein völliger Blue-Pill-Schwachsinn. Heute sage ich, damals, ich habe euch in einem anderen Video gesagt, ich habe vieles richtig gemacht, indem ich einfach gesagt habe, du hast mich verstanden oder das interessiert mich nicht oder einfach nein oder ihr einfach meine Sichtweise der Dinge dann kurz und prägnant vor den Latz geknallt habe. Aber ich habe auch oft den Fehler gemacht, dass ich das ernst genommen habe, was sie gesagt hat und dann habe ich natürlich ihren Shit-Test nicht bestanden, weil ich mir über dieses Konzept völlig nicht im Klaren war. Das passt ja auch nicht zu der männlichen Logik, weil wenn zu mir ein männlicher Freund mir irgendwas erzählen würde, dann würde ich das ja auch erstmal ernst nehmen, weil ich nehme den anderen Menschen eigentlich, so bin ich groß geworden, nimmt man erstmal ernst. Ich musste auch erstmal richtig verstehen, dass Frauen tatsächlich wie Kinder sind und dass man die an diesen Stellen auch gar nicht ernst nehmen kann. Weil ich habe das jetzt schon oft mit Frauen durchgehabt, die erzählen mir irgendwas und ich knall ihnen richtig einen vor den Latz. Also, und ich behandle die dann respektlos, aus meiner Perspektive ziemlich respektlos, fahr voll über ihre Emotionen rüber, wie so eine Dampflok. Und trotzdem hat sie 2 Stunden später ein Lächeln im Gesicht, wenn sie mich sieht. Genau deswegen, weil ich ihr gezeigt habe, dass ich ungerührt bin, was ihre Themen angeht. Dass es mich überhaupt nicht interessiert, gar nicht. Ich fahre einfach drüber, fahre weiter, als wäre das eine Selbstverständlichkeit für mich und erwarte auch, dass sie abends wieder freundlich ist. Und sie ist es. Das ist verrückt. Wenn ich sie dann einen Tag später wiedersehe, verschiedene Bekannte von mir über mich shit-testen, alle. Alle Mädchen permanent. Ob es im Fitnessstudio eine Mitarbeiterin ist, ob es eine Bekannte ist, ob es eine Freundin ist, ob es meine eigene Mutter ist, ob es meine 82-jährige Nachbarin ist. Man wird permanent geschittestet. Und Männer machen das inzwischen auch. Die sind sehr feminisiert, habe ich so das Gefühl. Und machen das auch. Also ich hatte auch einen Bekannten, der sagt zu mir, ja, ich gebe dir mit Absicht nicht recht, weil ich weiß, dass es dich ärgert. Richtige Mangina-Mentalität. Und also sowas kannte ich unter Männern normalerweise nicht, weil ich kenne das nicht, dass ich einem Bekannten oder einem Freund schaden will, sondern dass ich da wirklich mit ihm oft an einem Strang ziehe oder wenn mir ein Freund irgendein Problem schildert, dann nehme ich mich der Sache an und nehme das ernst, was er zu mir sagt. Inzwischen musste ich aber auch realisieren, dass selbst Männer, auch aus dem Bekanntenkreis, meinen Frame shaken wollen quasi. Die wollen mich aus der Reserve locken, nur weil ich mich dann ärgere zum Beispiel. Also die sagen nicht Dinge zielführend, also ergebnisorientiert, um mit mir an einer Lösung im Gespräch zu arbeiten und ein ergebnisoffen mit mir ein Gespräch zu führen. Nein, die führen mit mir, selbst Männer, Gespräche mit mir, nur um meinen Frame zu testen. Und also dass das Männer auch machen, das ist also schon, man muss es wissen. Aber es ist tatsächlich so. Ja, zurück zu diesem Thema Frauenlogik. Wie gesagt, ihr könnt euch da auf nichts verlassen. Und die Frau meint das nicht mal böse. Das legt sie sich selber danach moralisch zurecht, ihre Statistik, wie das für sie gut ist. Deswegen, der eine von euch war auch hochinteressant, hat ja Hungry Sally, ich glaube First Legion heißt der gute Mann. Guckt auch immer gerne meine Videos und kommentiert. Also schön, dass du da bist und auch danke für deine Kommentare. Er hatte Hungry Sally, müsst ihr mal bei YouTube hier gucken. Leider, das muss ich euch auch sagen, ich zensiere eure Kommentare nicht. Also außer wenn ihr einer extrem negative Energie reinbringt, das mache ich sofort weg. Aber ansonsten könnt ihr hier bei mir schreiben, was ihr wollt. Nur YouTube nimmt das weg. Also wenn ihr jetzt gewisse Worte benutzt oder die nicht besonders mit Sternchen oder so ein bisschen abändert, dann nimmt YouTube euer Kommentar raus und ich kann ihn noch nicht wieder aktivieren. Ich sehe den unter Spam-Verdacht, kann ihn mir auch durchlesen. Irgendwann verschwindet er dann. Ich glaube, das ist der Bot, der hier im Hintergrund läuft. Der nimmt das dann irgendwann weg. Aber ich kann es auch nicht wieder freischalten. Also das lässt das mein System nicht zu. Und manche Kommentare finde ich auch gar nicht schlimm. Da würde ich einfach sagen, was soll das? Warum kann ich die nicht freischalten? Also manche Worte sind einfach völlig normal im gängigen Sprachgebrauch und nicht mal die dürfen stattfinden. Also das ist schon ernüchternd. Jedenfalls, was First Legion gepostet hat, ist Hungry Sally. Also wenn ihr das eingebt bei YouTube oben in der Suche, werdet ihr ihre Videos finden. Und sie sagt, ja, sie hat ja nur 2 Partner gehabt und jedenfalls will sie das so verkaufen. Und sie ist aber auch auf Dating-Apps unterwegs und so weiter. Und tatsächlich hat er sie dann gefunden bei einschlägigen Seiten. Das heißt, sie ist wohl eher eine professionelle Schauspielerin, sage ich jetzt mal, um hier nirgendwo reinzulaufen. Diese Videos von ihr findet man überall. Er hatte das auch hier verlinkt immer wieder, diese Links in meinen Kommentaren. Die hat aber, wie gesagt, das System entfernt. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch gesehen. Und da konnte man dann sehen, dass sie zwar zwei Partner, sagte sie, also zwei Beziehungen, das wollte sie dann so tricky verkaufen, als hätte sie nur zwei gehabt. In Wahrheit waren es dann wohl dann doch eher 250 Partner. Ja, Männer, macht euch diese Red Pill, müsst ihr einfach runterschlucken und es verinnerlichen. Ich will das nicht verallgemeinern, es wird nicht auf alle zutreffen, aber auf die überwiegende Mehrheit. Absolut, absolut. Ich will damit auch nicht alle Frauen über einen Kamm scheren. Es wird da oder da eine einzelne Frau geben, die nicht diesen Thematiken unterworfen ist, aber das ist dann wirklich die eine unter eine Million und die findet man nicht. Die 999.999, die findet man an jeder Ecke, überall. Das heißt, auf alles, was wir treffen, wird der Wahrscheinlichkeit nach die 999.999 sein. Und die eine, also im Promillebereich, die zu finden, habe ich, ich versuche es gar nicht. Also ich sehe da keine Chance, etwas derartiges zu finden. Ich sehe nur Risiko und keine Chance. Und das ist dann ein Spiel, das ich nicht spiele. Das ist ja wie russisch Roulette, wenn man fünf Kugeln drin hat in der Trommel und nur eine ist leer. Ich würde schon russisch Roulette nicht spielen, wenn nur eine Patrone drin ist. Dafür macht mir das Leben einfach viel zu viel Freude. Das mit den Beziehungsdynamiken ist aber heute so mit den Frauen, dass man da tatsächlich fünf Kugeln in der Trommel hat und nur an einer Stelle sitzt keine Kugel. Und wer hält sich das Ding an den Kopf und drückt ab? Ich würde sagen, niemand. Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, meine Message ist klar. Ich freue mich wieder auf eure Kommentare. Ich freue mich insbesondere auf eure Daumen hoch. Damit zeigt ihr YouTube, dass mein Content interessant ist und dass es das wert ist, auch bei anderen Männern, dass es aufploppt und gesehen werden kann. Ich danke euch für den Support. Abonniert meinen Kanal, teilt das gerne mit euren Freunden und ich danke euch, Männer. Bis morgen. Tschüss.